Digga. Es ist. Ich schnapp nur mal drauf, Junge. Hab auf Wolke 7 meinen Bentley gepackt. Schau in deine Augen, alles was ich sehe ist schwarz. Große Pupillen, Schuld ist MDMA. Hab auf Wolke 7 meinen Bentley gepackt. Schau in deine Augen, alles was ich sehe ist schwarz. Große Pupillen, Schuld ist MDMA. Hab auf Wolke 7 meinen Bentley gepackt. Schau in deine Augen, alles was ich sehe ist schwarz. Große Pupillen, Schuld ist MDMA. Papa wollte sie in meinem Bentley gepackt. Schau in deine Augen, alles was ich sehe ist schwarz. Große Pupillen, Schuld ist MDMA. Liebe kleine Liebe, trotzdem MDMA. Papa wollte sie in meinem Bentley gepackt. Schau in deine Augen, alles was ich sehe ist schwarz. Große Pupillen, Schuld ist MDMA. Liebe kleine Liebe, trotzdem MDMA. Papa wollte sie in meinem Bentley gepackt. Schau in deine Augen, alles was ich sehe ist schwarz. Aber irgendwie, es muss mehr klatschen, Junge. Es muss mehr klatschen, Digga. Hast noch zwei dabei? Ich schwöre ja, Mann. Klatschen, Digga. Willen besitzt, zu jemandem, der Kraft hat, ich meine, zu jemandem, der bis zum bitteren Ende kämpft und so zynisch ist wie der König von Sia. Und so jemand bin ich. Thank you.